Wir mussten wegholen, wir mussten ins Bett gehen, ja, und ich habe wirklich Jacksons gekriegt, richtige Jacksons, verstehst du, ich hätte mit dem Kopf vor der Wand laufen können, verstehst du, was ich meine, von den Pillen und alles. Das ist schwer, ich zum LSD-Flashback runterzukommen und vom Kodein, ey. Ich bin mal auf Kupin geblieben damals, auf den Mikros und auf den Yin-Yang-Shop. Ich hab mal ein paar zu viele gekriegt, ey, jetzt nur nach ein paar Jahren drauf ohne. Und weißt du, ist bei mir nicht der Körper, der Kopf ist es, verstehst du? Ich bin irgendwie zu kaputt in der Birne, verstehst du, was ich meine? Und weißt du, ist bei mir nicht der Körper, der Kopf ist es, verstehst du? Ich bin irgendwie zu kaputt in der Birne, verstehst du, was ich meine? Thank you. sounds, we mow the lawn.